Schoko und Keks. Ja, das sind die beiden, würde ich sagen, ne? Haferhorten, Flausen im Schopf, Kapitel 2. Daumen hoch. Am nächsten Morgen reihte sich Schoko mit den anderen am Zaun auf. Im Wohnhaus war noch alles ruhig. Die Zweibeiner genossen offenbar ihre Ferien. Schoko schnaubte schön für die. Er durfte mit knurrendem Magen ewig auf sein Frühstück warten. Die essen, wenn sie Lust haben, und wir? Bis die aufsteht, bin ich längst verhungert, grantelt er. Ist doch echt alles doof hier. Sein Magen grummelte heute extra laut. Als er den Kopf zur Seite drehte, merkte er, dass er von Keks beobachtet wurde. Was glotzt du so? Keks schielte unter seinem Schopf hervor und war offenbar nicht so streitlustig. Du, weiß nicht, wir könnten die Hühner ärgern. Mit hungrigem Magen? Schoko war empört. Die Dame grün, gelb und blau? Lasst ihr Tölpel besser in Ruhe, meldet sich plötzlich eine arrogante Stimme. Schoko reckt den Hals und schnuppert. Wer hatte denn Wahnsinn. da gewagt, sich einzumischen? Eine Katzendame stolzierte am Zaun vorbei und fauchte ihn an. Schoko marschierte mit und prustete. Hast du einen Sonnenstich? Was für grüne Damen! Na, bunter Henner, wollte auch Toni wissen und gluckerte fröhlich. Wo's ein Schmand? Die Katzen stellten sich vor ihn auf und musterten jeden einzeln gründlich und von oben bis unten. Noch so eine Zicke, dachte Schoko. Na toll, bestimmt freundet die sich gleich mit der Gräfin an. Ein perfektes Zickenduo. Nein, du Torfkopf, die Hühnerdamen heißen so: Frau Grün, Frau Gelb und Frau Blau. Sieht man doch an ihren bunten Ringen am Fuß. Damit drehte die Katze sich um und spazierte davon. Schoko rollte mit den Augen und knuffte Toni in die Seite. Der Hof macht offenbar verrückt im Hirn. Ich sag's doch, mega doof hier. Grauslich, murmelte Toni und zog ein besorgtes Gesicht. Doch bevor Schoko sich weiter über den Hof und all die verrückten Bewohner aufregen konnte, rief eine helle Zweibeinerstimme: Frühstück! 2 Sekunden später bog Lotte laut pfeifend mit einer Schubkarre voller Heu um die Ecke. Endlich etwas zu fressen! Schoko vergaß ganz seine Wut, half Lotte beim Türöffnen und nahm ihr zusammen mit Keks und Toni netterweise schon einiges der Last auf dem Weg zur Raufe ab. Pass doch auf, die Schubkarre schwankt wie ein Schiff bei Seegang. Und Lotte hatte alle Hände voll zu tun, um nicht mit ihr umzukippen. Schoko drückte sich vorsichtshalber dagegen, damit nicht das ganze Heu im Sand landete. Als schließlich der größte Teil in der Raufe lag, klopfte Lotte seinen Hals. Lasst es euch schmecken und nachher machen wir einen Ausflug. Die ist ja super gelaunt, nuschelte Schoko miesmütig. Allerdings musste er bei dem Wort Ausflug doch ein wenig neugierig unter seinem Wuschelkopf hervorschauen. Schließlich liebte er Ausflüge. Am besten waren die mit unerwarteten Abenteuern. Und dass solche Abenteuer auch passierten, dafür sorgten er und Keks schon. Wir nehmen die Kutsche. Das wird ein Spaß. Lotte packte die Schubkarre und sauste aus dem Auslauf hinaus. Vor Schreck blieben Schoko die Heuhalme im Hals stecken. Er hustete und würgte. Küsse, Küsse. Toni, Küsse. Kutsche! Toni grinste ihn breit an. Grinst nicht so dämlich. Wie mies soll das hier denn noch werden? Als ihre Bäuche voll waren, holte die Chefin ihn und Keks aus dem Auslauf. Lotte striegelte ihn ausgiebig, was Schoko kurzzeitig besänftigte. Schließlich gab es nichts Schöneres, als das Fell gebürstet zu bekommen. Doch als die Chefin ihn anspannte, grummelte er wieder vor sich hin und schnappte nach Keks. Für deine schlechte Laune gibt's keinen Grund, schimpfte die Chefin und zog ihm am Ohr. Von wegen. Schoko hatte ihr sofort 1000 Gründe aufzählen können. Lotte schaute ihm tief in die Augen. Mama, Ich glaub, der Schoko hat Heimweh. Endlich verstand ihn jemand. Zärtlich schnupperte er an Lottes Gesicht. Aber die Chefin schien ein wenig überzeugt. Schoko soll Heimweh haben. Oder eher du. Schoko sah seine Freundin überrascht an. Lotte auch? Die zuckte mit den Schultern und wickelte sich eine Haarsträhne um den Zeigefinger. Geht so, hab ja die Ponys. Lotte drückte erst mal ihm und dann Keks einen Schmatzer auf die Nase. Gerührt klappt Schoko seine Ohren zur Seite herunter. Stimmt das? Fragte Keks leise. Das mit dem Heimweh? Quatsch, grunzte Schoko und drehte den Kopf weg. Sein Freund durfte nicht merken, dass das überhaupt kein Quatsch war. Wenn er das herumerzählte, könnte er sich von allen dämlichen Bemerkungen anhören. Schoko legte sich ins Fahrgeschirr. Keks machte mit und gemeinsam zogen sie die Kutsche vom Hof. Schoko horchte auf die Trippelschritte seines Freundes und versuchte, mit ihm in einen Gleichschritt zu kommen. Bald hatte er den Rhythmus raus. Klapp, klapp, klapp, klapp. Los, Keks, jeder soll uns hören. Schoko trat extra fest auf, damit seine kleinen Hufe ordentlich Lärm machten. Keks wieherte fröhlich und machte mit. Sie sausten eine schmale Straße zwischen Feldern entlang und die Chefin und Lotte hielten sie nicht zurück. Schoko hörte sie auf dem Kutschbock lachen. Der warme Wind fuhr ihm in die Mähne und plötzlich fühlte er sich beinahe glücklich. Gerade wollte er seinen Freund zum Galopp anstiften, da tauchten vor ihnen Häuser auf. Prompt spürte er, wie die Chefin die Zügel anzog und sie in den Schritt herunterbremste. Achtung, ihr Zwerge, mahnte sie, hier gilt auch für euch die Straßenverkehrsordnung. Kleine bunte Wohnhäuser reihten sich an einer Straße entlang. Weiter hinten entdeckte Schoko ein Haus mit einem hohen Turm, daneben eins mit ganz vielen Fenstern. Dorthin lenkte die Chefin sie. Brrr, das heißt wohl anhalten. Was wohl so besonders an diesem Haus war? Das ist unsere Schule, Lotte. Sie wird dir gefallen. Im Gegensatz zur Chefin schien Lotte sich nicht so zu freuen, denn sie schwieg. Schoko drehte den Kopf nach hinten und sah, dass seine Freundin fast zu weinen anfing. Offenbar hatte tatsächlich nicht nur er Heimweh. Irgendwie tröstete ihn das, obwohl es ein wenig gemein war. Schließlich freut man sich nicht, wenn ein Freund traurig ist. Da gab die Chefin den Befehl zum Anfahren und Schoko warf sich ins Geschirr, aber nach ein paar Schritten rief sie schon wieder: Brrr! Schoko stemmte die Hufe in den Boden. Über der Tür eines kleinen Hauses hing ein großes gelbes Schild mit roter Schrift. Tante Emma Laden, las Lotte vor. Schoko drückte seine Nase an die Schaufensterscheibe. Ob's in dem Laden was Leckeres für sie gab? Da zog die Chefin seinen Kopf von der Scheibe weg und ihr Zeigefinger tanzte wieder vor seinen Augen hin und her. Er wusste schon, was kommen würde. Brav sein. Gleich darauf sprach die Chefin es aus. Brav stehen bleiben, ihr zwei, wir kaufen kurz etwas ein. Schoko schielte hinüber zu Keks und versuchte genauso unschuldig dreinzublicken wie sein Freund. Doch irgendwie klappt das nie so richtig. Die Ladenglocke bimmelte, als Lotte und ihre Mutter die Tür öffneten. Schoko presste wieder seine Nase an das Fenster und entdeckte eine rundliche Frau hinter der Theke. Das war wohl Tante Emma. Hoffentlich kaufen Sie Mohrrüben und Äpfel, nuschelt er und verfolgte mit hungrigen Augen, wie mehrere Brötchen in einer Papiertüte verschwanden. Keks kicherte. Mach doch mal den Kulleraugen auf, Schoko. Die Mohrrüben und Äpfel stehen genau vor unserer Nase. Hä? Schoko riss seinen Blick von den Schokokuchen, den die Ladenbesitzerin gerade ihrer Kundschaft zeigte. Seine Freunde hatten recht. Auf einem Tisch neben der Ladentür standen ein paar Holzkisten und in denen lagen Äpfel. Juchzte Schoko und Mohrrüben. »Wir sollen brav sein«, ermahnte ihn Keks, doch Schoko hörte, dass der Magen seines Freundes genauso hungrig knurrte wie sein eigener. Wir sind Ponys, wir sind nicht brav, bockte er. Immer musste Keks so vernünftig sein, das war doch völlig uncool. Ich bin brav, Keks stampfte energisch mit seinem Vorderfuß auf. Auf jeden Fall jetzt, immerhin hat die Chefin es befohlen. Der brave, süße Keks. Manchmal konnte sein Freund echt voll nerven. So ein Spielverderber. Nur eine mini-winzige Mohrrübe, lockte Schoko. Das merkt doch keiner von den Zweibeinern. Keks drehte die Ohren und den Kopf nach allen Seiten. Da hinten auf der Bank sitzt ein alter Mann. Was für ein alter Mann? Schoko blickte in die Richtung, in die Keks gedeutet hatte. Tatsächlich saß da einer auf der Bank zwischen zwei Bäumen und hat auch noch einen Schlapphut auf. Der schläft doch unter seinem Hut. Allerdings hatte er gerade gedacht, einen scharfen Blick aus zwei sehr wachen Augen unter der Krempe gesehen zu haben. Doch als er noch einmal hinschaute, hatte der Mann den Kopf gesenkt. Jetzt schläft er wohl doch. Ja, der schläft, wiederholt er sicherheitshalber, um sich selbst Mut zu machen. Schoko wandte sich wieder Keks zu, dessen Nase bereits in der Mohrrübenkiste abgetaucht war. Na, von wegen brav. Nur eine Mini-Winz-Mohrrübe, erinnert Schoko ihn grinsend und macht seinen Hals lang. Doch er stand zu weit weg von den Kisten. Gib mir eine Mohrrübe, Keks. Der hob seine gescheckte Nase aus der Kiste. In seinem Mundwinkel hing eine besonders riesige Mohrrübe und Schoko zog sie vorsichtig heraus. Das ist wahre Freundschaft, grinste Keks und biss als nächstes in einen Apfel rein. Schoko rückte an der Kutsche. Lass mich auch da ran! Er ruckte noch einmal und plötzlich rollte die Kutsche los. Halt! Schrie Schoko, doch die Kutsche hörte nicht mehr und drückte die beiden in die Gemüsekisten hinein. Unter Gepolter brach der Tisch zusammen, das Obst und Gemüse purzelt nach allen Seiten heraus. Keks wird entsetzt und verlor offenbar den Boden unter den Hufen. Da sie mit den Leinen aneinander gebunden waren, zog er Schoko mit sich. Er versuchte, sich gegen das Gewicht von Keks zu stemmen, doch er hatte keine Chance. Im Fallen erhaschte er noch einen Blick auf drei entsetzte Gesichter im Fenster, dann landet er direkt auf Keks. Autsch! »Du Volltrottel, steh auf!« stöhnte sein Freund. Schoko zappelte mit den Beinen, kam aber nicht wieder hoch. »Bleib liegen«, Lottes Stimme beruhigte ihn. »Wir müssen euch erst mal losmachen.« »Ist alles in Ordnung mit Keks?« fragte die Chefin, und ihre Stimme klang besorgt. Lotte lachte. »Die beiden haben nichts getan. Der arme Keks muss nur den dicken Schoko aushalten.« Schoko prustete wütend. »Ich bin nicht dick.« Doch ächzte sein Freund unter ihm. »Ich krieg hier kaum Luft. Du bist schon ganz schön dick, mein Lieber.« Zum Glück hatte die Chefin die Leinen schnell entwirrt. Sie packte ihn am Halfter und zog. Schoko nahm Schwung und rappelte sich auf die Beine. Hinter ihm erhob sich Keks, stöhnend mit Lottes Hilfe. Das runde Gesicht der Ladenbesitzerin beugte sich über Schoko. »Die sind aber lieb«, säuselte sie und streichelte erst ihn und dann Keks über die Nase. »Frau Schulze«, lachte die Chefin leicht hysterisch, »meine Ponys haben gerade ihren kompletten Gemüsestand zerstört.« Dann machte sie plötzlich ein sehr müdes Gesicht. »Die haben nur Flausen im Kopf, kann ich Ihnen sagen.« Und Lotte kicherte. »Oder Flausen im Schopf.« Die Frau winkte ab. »Es macht nichts.« »Ah, da war das Bild für die.« »Ja, den baut mir mein Mann wieder zusammen. Hauptsache den Ponys ist nichts passiert.« Das war aber eine nette Frau, sonst schimpfen die Zweibeiner doch immer, wenn man nicht mal brav war. Und sie wurden besonders wütend, wenn man irgendwas kaputt machte. Gut riechen tat sie auch, nach leckerem Brot und Kuchen. Die gefällt mir, raunte Schoko seinem Freund zu. Doch Keks saß offenbar der Schreck noch in den Ponyknochen. Er schaute nur verdattert aus der Wäsche und ließ sich von Lotte streicheln. Was war das? Mit einem Ruck hob Schoko den Kopf und drehte seine Ohren nach hinten. Da kam doch jemand Fremdes. Kaum hatte er das zu Ende gedacht, sagte eine tiefe Stimme, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Hinter ihnen stand ein Mann mit verschränkten Armen und machte ein böses Gesicht. Lieber Herr von Donnerbalken, nur keine Aufregung. Die Frau aus dem Laden schien den Meckerheini zu kennen. Es ist alles gut gegangen. Doch der Mann schien nicht überzeugt. Er schaute abschätzend auf ihn und Keks und zwirbelte seinen schwarzen Schnurrbart. Gut gegangen? Diese Ponys sind ja wohl total gefährlich. Wenn Sie brave Pferde sehen wollen, müssen Sie auf mein Gestüt kommen. Auf meine Pferde kann ich im Reitunterricht jedes Kind setzen. Die Ladenfrau lächelte der Chefin zu. Ich habe Frau Blümelein erlaubt, die Ponys hier zu parken. Frau Blümelein? Der Meckermann machte ein seltsames Gesicht. Ach, die neue Besitzerin vom Gespensterhof, was? Schoko schaute verwirrt von dem Mann zur Chefin und wieder zurück. Woher kannte der ihren Namen? Und was war das mit dem Gespenstern gewesen? Wieso Gespensterhof? Also hatte die Chefin davon wohl auch noch nichts gehört. Und Lotte quiekte sofort: Gespenster! So ein dummes Gerede. Jetzt zog die nette Frau aus dem Laden ein böses Gesicht. Gespenster gibt's nicht. Na, wenn Sie meinen. Der Meckerheini schnaubte, warf ihnen noch Mega. einen bösen Blick zu und marschierte davon. Genau, es gibt keine Gespenster, oder Schoko? Flüsterte Keks neben ihm. Schoko schob die Unterlippe nach vorne. Woher sollte er das denn wissen? Aber er hatte ja Zweibeiner schon öfter von Gespenstern reden hören. Darum sagte er: keine Ahnung. Keks schnaubte nervös. Auf unserem Hof? Schoko antwortete nicht. Wer wusste schon, was es alles auf diesem verrückten Hof gab? Angeblich soll es auf eurem Hof spuken, erklärte die Frau aus dem Laden gerade der Chefin und Lotte. Den Leuten hier gefällt es, sich solche Geschichten auszudenken. Absoluter Blödsinn, wenn Sie mich fragen. Allerdings hat die Familie, die vor euch dort gewohnt hat, sich wohl von der Gespensterangst anstecken lassen. Schon nach kurzer Zeit ist sie Hals über Kopf wieder ausgezogen. Schoko starrte die Frau fassungslos an. Das klang doch aber eher so, als würde mindestens ein Gespenst auf dem Hof wohnen. Wie gesagt, alles nur Gerede. Die Frau lachte fröhlich. Außerdem werdet ihr es dem Gespenst schon zeigen, wenn's denn eins gibt. Sie drehte sich um und verschwand im Laden. Schoko schaute von einem zum anderen. Lotte sah aus, als wäre ihr gerade ein besonders gruseliges Gespenst erschienen, und Keks drehte verschreckt die Augen heraus. Nur die Chefin blickte belustigt drein. Was meinst du für ein Gesicht? Was für ein Blödsinn, meinte sie und schüttelte den Kopf. Lotte, mach nicht so ein Gesicht. Gespenster gibt es nur in Büchern. Da trat die Ladenfrau wieder auf die Straße, unter dem Arm eine große Tüte. Sie steuerte direkt auf das Apfel-Mohrrüben-Chaos zu, das sie angerichtet hatten, und packte etwas davon ein. Dann stellte sie die Tüte in die Kutsche. Prima. Schoko leckte sich die Lippen. Was für ein netter Geschafft! Zweibeiner! Die Ladenfrau tätschelte ihm und Keks zum Abschied den Hals und gab der Chefin die Hand. Gespenst hin oder her? Sie haben sich mit dem Hof ganz schön viel Arbeit aufgehalst, Frau Blümlein. Rufen Sie mich an, falls Sie Hilfe im Haushalt brauchen. Meine Freundin Maria ist eine prima Köchin und sucht gerade Arbeit. Die Chefin winkt freundlich ab. Lotte und ich schaffen das schon. Schoko schüttelte seine Mähne, wenn sie sich da nicht täuscht. Aber sie würde ihn eh nicht verstehen, wenn er jetzt etwas sagt. Die Chefin und Lotte hatten alle Leinen entwirrt und ihn und Keks wieder ordentlich vor die Kutsche gebunden. Als der Befehl zum Losmarschieren kam, zog Schoko an, Lotte und die Chefin winkten der Ladenfrau zum Abschied und er und Keks wieherten fröhlich Tschüss. Gemächlich marschierten sie im Schritt die Straße entlang zurück, viel zu gemächlich für seinen Geschmack. Ein Auto nach dem anderen überholte sie. Schoko murrte und schüttelte seine dicke Mähne. Wieso gab die Chefin nicht das Zeichen für Trab? Plötzlich entdeckte er weiter vorne eine Riesenpfütze. Eine tolle Idee ploppte in ihm hoch. Los, Keks, wieherte er. Da vorn ist eine Riesenpfütze. Abmarsch dadurch. Er wartete die Antwort seines Freundes erst gar nicht ab, sondern fiel sofort in einen schnellen Trab. Keks musste wohl oder übel mit und zeterte wie eins der ollen Hühner vom Hof. Vom Kutschbock kreischte es aus zwei Mündern laut: »Langsam!« Doch Schoko sah nur die Pfütze. Seine Hufe wirbelten auf dem Asphalt wie Stöcke auf einer Trommel, und als er das Wasser erreicht hatte, quiekte er vor Freude. 8 Ponyhufe und 4 Kutschräder ließen das dreckige Regenwasser nur so nach allen Seiten spritzen. »Super«, jauchzte Schoko und entdeckte zu seiner Begeisterung weiter vorne die nächste Pfütze. Doch ein heftiger Ruck stoppte ihn. Die Chefin hatte die Kutschbremse angezogen. Das Bremsmanöver kam so schnell, dass er sich fast auf sein rundes Hinterteil gesetzt hätte. »Autsch, mein Schweif«, schimpfte Keks neben ihm, »bist du völlig bescheuert geworden? Bei dir steckt wohl eine Mohrrübe im Hirn fest.« »Menno«, maulte Schoko, »war doch voll spaßig.« »Ihr spinnt wohl«, tobte die Chefin und Lotte einstimmig von hinten. »Das gibt eine Verwarnung«, brüllte eine Männerstimme aus dem Nirgendwo. Nicht ganz nirgendwo, das Gebrüll kam vom Bürgersteig, genauer gesagt aus dem riesigen Mund eines Mannes in einer blauen Uniform. Unter einer steifen Mütze leuchtete ein rundes, rotes Gesicht. Der ganze Mann zitterte vor Wut, und es war nicht schwer zu sehen, warum. Der Zweibeiner war patschnass, selbst vom Schirm der Mütze tropfte es auf seine große Nase. »Mist«, sagte die Chefin. Keks wirkte voll geduscht. Schoko grinste. Das war ganz nach seinem Geschmack. Der dicke Mann öffnete den Mund, um neue Drohungen herauszuspucken. Da heulte Lotte plötzlich laut auf. »Sie dürfen bitte nicht schimpfen«, jammerte sie. »Ich wollte die Ponys auch mal lenken, und da sind sie mir durchgegangen.« Schoko schaute verdutzt zu Keks. »Was redet die denn da?« »Sie will dich vor der Polizei retten«, zischte Keks zurück. Schoko schluckte und beobachtete das Ganze betreten. Jetzt hielt Lotte kurz inne, um sich mit einem verkrumpelten Papiertaschentuch laut die Nase zu schneuzen. »Wir haben sie echt nicht gesehen«, heulte sie weiter. Schoko trat von einem Vorderbein aufs andere. Der Mann machte es ihm nach und war offensichtlich genauso sprachlos. Zum Glück fand die Chefin ihre Sprache schnell wieder. »Herr Kommissar«, säuselte sie, »ich bitte vielmals um Verzeihung. Wir sind neu hier und kennen uns noch nicht so gut aus.« Schoko hatte gemerkt, dass die Augen des dicken Mannes bei dem Wort »Kommissar« kurz aufgeleuchtet hatten. »Hauptwachtmeister Semmel«, stellte der sich kurz vor. »Noch nicht Kommissar, aber vielleicht bald.« Er nahm seine Mütze ab und schüttelte sie. Ein misstrauischer Blick traf erst Schoko, wanderte dann kurz zu Keks und wieder zurück zu ihm. Wieso dachte eigentlich sofort jeder, dass er der Schuldige war? »Ziemlich wild, diese Viecher«, knurrte der Polizist, und sein Blick bohrte sich in Schokos Fell. Eigentlich hatte Schoko seine Unschuldsmiene einschalten wollen, doch bei dem Wort »Viecher«, da wurde er sauer. Er scharrte mit seinem Vorderhuf und legte die Ohren an. Keks knuffte ihn in den Hals. »Lass das, sonst dürfen wir nicht weiterfahren.« Schoko rückte unwirsch am Geschirr. »Herr Kommissar, können wir weiter?« kam es postwendend von der Chefin. »Ich habe noch eine Menge zu tun auf unserem neuen Hof.« Dieser Semmel sah sie an, als hätte sie gesagt, sie würde auf dem Mars wohnen. »Sie sind das? Die neuen Besitzer von dem Hof da draußen?« überrascht sah Schoko, dass die Gesichtsfarbe des Mannes von rot zu weiß wechselte. Waren den Geschichten über das Gespenst doch etwas Wahres dran? »Richtig«, mischte sich da eine zweite Männerstimme ein, die Schoko leider bekannt vorkam. Er stöhnte. »Wurden Sie von diesem Knallkopf etwa verfolgt?« »Die neuen Besitzer vom Gespensterhof, der Donnerheini oder wie der hieß, stellte sich neben den Semmeltypen und starrte die Chefin böse an. Die klatschte mit den Leinen. »Los, ihr zwei, So ein Quatsch höre ich mir jetzt nicht mehr an. Da ließ sich Schoko nicht zweimal bitten. Er blickte hinüber zu Keks und gemeinsam spurteten sie los. Der Donnerheini lachte laut hinter ihnen her. Quatsch! Sie haben keine Ahnung, was Sie da gekauft haben. Die Chefin knallte nur mit der Peitsche und rief: Auf Wiedersehen, Herr Kommissar! Schoko bildete sich ein gestörtes hoffentlich nicht gehört zu haben. Zurück zum Hof ging es mit gestrecktem Galopp und Pups. That's funny, man.